Angeblich waren einige der Gangster aus Helltown Absolventen einer Schule der Black Hand, die 50 Detectives aus dem ganzen Land eines Nachts bei einer Razzia im ländlichen Pennsylvania aushoben. In einem abgelegenen Haus fanden die erstaunten Gesetzeshüter 17 Italiener vor einem Lehrer und einer Gummipuppe vor. Die Männer lauschten hochinteressiert einer Stunde darüber, wo genau man mit einem Stilett zustechen muss, damit das Opfer augenblicklich tot ist. Die als Fechtschule getarnte Anstalt stand unter der Leitung eines gewissen John Jotti, eines altgedienten Kriminellen aus Santo Stefano d'Aspromonte in Petrosinos Heimat Kampanien. Außer der Gummipuppe, die an den Stellen markiert war, wo eine Klinge die größte Wirkung erzielt, fand sich eine Truhe voller Dolche, Revolver und Formbriefe der Black Hand. Einer der Briefe enthielt Drohungen gegen Detectives aus Baltimore. »Nehmt keine Knüppel gegen diese Polizisten«, stand darin, »sondern bringt sie um.« Das Ganze war im Grunde eine Art Berufsschule für Gangster. Die Zuständigen in Pennsylvania wussten, dass Helltown lediglich die berüchtigste von mehreren solcher vom Bund beherrschten Ortschaften war. Im Mai 1907 befragten sie Italiener aus dem ganzen Bundesstaat, die ausreichend Mut aufbrachten, von ihrem Leben zu berichten. Sie erfuhren, dass die Black Hand in so gut wie jedem Bergarbeiterort des Kohlereviers vertreten war. Helltown war die Hauptstadt des Bundes in Pennsylvania, aber keineswegs ein Einzelfall. Wenn der Bund einen Ort wie Hillsville übernehmen konnte, so fürchtete man, könnte er früher oder später auch ein Scranton, ein Cincinnati oder ein New York kontrollieren. Schon jetzt sah die Polizei Verbindungen zwischen der Black Hand und italienischen Anarchisten, die aus ihrem Wunsch nach Umsturz keinen Hehl machten. Zeitweise wurden die Begriffe Black Hand und Anarchisten sogar synonym gebraucht. Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder eines prominenten Italieners im Umfeld der Black Hand stolperten die Behörden Pennsylvanias über eine Gruppe Anarchisten, die sich regelmäßig an einer Hütte nahe der Stadt Baird traf. In der Hütte fanden sie Briefe, in denen andere Radikale die 31 Mitglieder der Gruppe drängten, die Gouverneure Pennypacker aus Pennsylvania und John M. Pattison aus Ohio zu ermorden. Bei der Festnahme trugen die Männer Abzeichen mit dem Bild Gaetano Brescis, des Mannes, der Umberto den Ersten getötet hatte. Zeitungsredakteure, Polizeichefs und Politiker waren sich immer sicherer, dass der Terror des Bundes nur das Vorspiel zu etwas Schwerwiegenderem, Dauerhafterem sei. Die Hysterie rund um die Gestalt des italienischen Einwanderers wuchs. Die Welle von Verbrechen machte den Bund in den Augen einiger Amerikaner von einer teuflischen Bande Halsabschneider zu nichts Geringerem als einer Bedrohung der Zukunft der gesamten Republik.